klingeln hab ich langsam satt. Ich bin kaputt, fühle mich so matt. Jeden Morgen hau ich sauer auf den Wecker drauf und dreh mich um. Bin ich unten, dreh das Motorrad an und fahr gleich in die Straßenbahn. Und jeder hält den Atem an. Da ist vorn bloß die Acht im Rad und das ist Schad. Mein Fuß ist drin, das Fabrikat ist hin. Ich bin kerngesund, das ganze Leben steht bevor. Ich geh nach Haus. Und hau mich aus. Langsam satt, ich bin kaputt, fühle mich so matt. Jeden Morgen hau ich sauer auf den Wecker drauf und dreh mich um. Dann steh ich doch auf. Ich geh nach unten, dreh das Motorrad an. Flieg gleich vor die Straßenbahn und jeder hält den Atem an. Da ist vorn bloß die Acht im Rad und das ist Schad. Mein Fuß ist drin, das Fabrikat ist hin. Ich bin kerngesund, das ganze Leben steht bevor. Ich geh nach Haus.